Deutschlande, das Mann mit Lüge und Betrug, als Beute der Versailler Schande in fremder Völker Ketten schlug. Wir wissen von den vielen Treuen, die dafür kämpfen unbeirrt und die nicht Tod noch Teufel scheuen, damit dies wieder Deutschland wird. Das muss zusammenschmelzen neu. Und wem das deutsche Herz geblieben, der bleibt ihm und sich selber treu. Wir glauben an des Volkes Seele, an ihren Auftrag in der Welt. Ein schallt der Ruf aus voller Kehle, Deutschland erhält bis an den Welt.